Ich bleib einfach hier heute Nacht. Trink Bier heute Nacht mit dir, wenn du Bock hast. Bei allen anderen sind schon die Leuchten aus. Doch nicht mal 10 Türsteher kriegen mich heute hier raus. Mit jeder Stunde steigt hier mein Verbrauch. Leg mich unter den Zapfen und trank weiter auf. Und wenn der Hahn nicht mehr läuft, dann nehm ich mir einen Kasten. Ich bin zwar schon über 18, doch noch lang nicht erwachsen. Die ganze Kohle hau ich einfach raus. Ich geh nirgendwo hin und schon gar nicht nach Haus. Ich bleib einfach hier heute Nacht. Trink Bier heute Nacht mit dir, wenn du Bock hast. Ich bleib einfach hier heute Nacht. Rasier heute Nacht mit dir, wenn du Bock hast. Schon ewig nicht zu Haus, meine Pflanzen verdursten. Die Nacht wird lang, also noch ein paar kurze. Ich komm hier nie wieder weg, ich krieg nicht mehr die Kurve. Wenn ich hier je wieder rauskomm, dann in Sack oder Urne. Die letzte Bahn ist eh schon weg. Was für ein Pech, ich sitz hier fest mit 170 Flaschen Sekt. Ey, ich lass die Korken heute knallen, bis wir alle nur noch lallen werden hier zusammen alt. Ich bleib einfach hier heute Nacht, trink Bier heute Nacht mit dir, wenn du Bock hast. Ich bleib einfach hier heute Nacht, rasier heute Nacht mit dir, wenn du Bock hast.